We'll be right back. Recognizable faces. Why can't they accept humans like these? Let the like to. Fucko! Thank you. always pissed. Hey. He hides his cuts and scars, he's just another small town hero. Against the system, he never followed rules. Hey. Got in a class just wasting time, that's just a life for fools. A life of crime and doing time, he put it in his past. Hey. A troubled man right from the start, but will it ever last? Hey. He hides his cuts and scars, he's just another small town hero. Sorry. dich schon lange nicht mehr an. Die Menschen, die dich heute nannten, längst schon nicht mehr da. Und dennoch bald zu stark und fängst zu kämpfen an. Lass den Kopf nicht hängen, es lohnt sich immer wieder aufzustehen. Egal was andere denken, versuch einfach du selbst zu sein. Lass den Kopf nicht hängen, es lohnt sich immer wieder aufzustehen. Egal was andere denken, versuch einfach du selbst zu sein. Yeah. I'm gonna run. We'll be right back. empezaron. Gritaremos libertad. Soy un concejal del Partido Popular.